Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit knapp 2 Stunden zwischen Pop, Jazz, Soul und Folk. Die Musikerin, um die es heute Nacht geht, hat ihre Gesangskunst in all diesen Stilrichtungen eingesetzt und viele bewegende, ganz eigene Interpretationen von Songs aus fremder Feder hinterlassen. Um Dusty Springfield geht's heute Nacht. Noch bis 3 Uhr. Am Mikrofon ist Michael Frank. CD-Kombination mit Dusty Springfield-Songs ist nun wahrlich kein Mangel, aber diese rasante Nummer, der letzte Song auf ihrer zweiten Solo-LP von 1965, scheint den Herausgebern solcher Songsammlungen bisher nicht sonderlich aufgefallen zu sein. Dabei ist die Nummer einer der mitreißendsten Abtempo-Nummern, die ich von ihr kenne. Und obendrein gibt es in den knapp 2 Minuten rare Momente, in denen Dusty Springfield nur in Begleitung des Drummers Johnny Dryden zu hören ist, ohne den Wall of Sound, der für viele ihrer Hits charakteristisch ist. Packin' Up heißt der Song, komponiert von Marnie Hendrix, veröffentlicht, wie gesagt, auf der zweiten Solo-LP von Dusty Springfield, Everything's Coming Up. Das Album erschien 1965 in edler Ausführung mit beigeheftetem 12-seitigen Booklet und vielen Fotos im großen LP-Format. Dusty Springfield kam in den 60er Jahren 13 Mal in die Top 20 der britischen Charts. Sie war international erfolgreich, meistens mit groß angelegten Balladen. Wie vielseitig ihre Musikalität und gefühlsvolle Gesangskunst war, ist dabei nicht oft genug gewürdigt worden. Letztes Jahr erschienen Live-Aufnahmen aus diversen eigenen Fernsehshows, die 1966-67 für die Londoner BBC mitgeschnitten worden waren. Ihre Interpretationen von traditionellen Volksliedern sind genauso hinreißend wie die schnellen Motown-Songs, die sie gerne coverte, oder die Jazz- und Broadway-Standards, die sie in den Sendungen zelebrierte. Die ersten Dusty Springfield-Shows wurden donnerstags abends ab 9 Uhr ausgestrahlt. Hier sind 3 Songs aus einer Sendung vom 1. September 1966. Lots of songs I've sung in the past, and this one is my own personal favorite. Oh, change. Who can tell? I may suffer the pangs of remorse. I may change the spell of that old irresistible force. I'm on the route of single, I'm not looking at an enemy. Caught up with that marital spin. Cause one day I may sight one who looks like the right one. Introduce folk songs, especially folk singers themselves, folks. When they introduce folk songs, they're always very serious, and they've always got some sort of fantastic story of where they found it in the Appalachian Mountains or outer Mongolia or somewhere. But I really couldn't say this about this. I didn't find it in a trunk in an attic or anywhere. I just found it on a round gramophone record in a shop, sung by Joe Stafford, who was and still is one of my own favorite singers. It's a song called Poor Wayfaring Stranger. I am a poor wayfaring stranger, wandering all this world of woe, and there's no sickness, toil, or danger in that bright land to which I go. I'm going. Springfield Live 1966 mit Pop, Big Band Swing und Folk. Los ging's mit dem Goffin King Song Some of Your Loving, danach gab's The Mood I'm In, ein Song von Paul Francis Webster und Produzent Pete King. Das Selbstporträt eines stimmungsabhängigen Menschen erzählt unter anderem von wechselnden Vorlieben. Je nachdem, in welcher Stimmung die Person ist, hört sie sich Opern an oder liest James Joyce. Und sie bevorzugt es, sich selber eine eigene Meinung zu bilden. I like to make up my own mind. Am Schluss der ersten Dusty Springfield-Trilogie gab es ein altes Volkslied über einen mittellosen, fremden Wandersmann, Poor Wayfaring Stranger. Alle drei Songs wurden im Laufe einer Dusty Springfield-TV-Show ausgestrahlt am 1. September 1966. 1966 und 67 hatte Dusty Springfield eine regelmäßige eigene Show bei der BBC. Sie präsentierte damals Gäste wie Tom Jones und Woody Allen. Neben gelegentlichen Duos mit den Gästen gab es in jeder Folge 5 oder 6 Songs mit Dusty Springfield Solo, zwischen Folk, Pop, Jazz und Soul. Glücklicherweise sind letztes Jahr etliche Songs aus diesen Shows auf DVD veröffentlicht worden, mehr davon später in dieser Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Dusty Springfield wurde am 16. April 1939 in West Hampstead geboren, einem Vorort von London, als Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Ihr Bruder, Diane, war 4 Jahre älter als sie und ebenfalls musikalisch talentiert. Hier sind die beiden aufgenommen in der Garage des elterlichen Hauses in Ealing. Mary O'Brien war damals noch ein junger Teenager, keinesfalls älter als 14 Jahre. Wir machen also eine Zeitreise in die erste Hälfte der 50er Jahre in eine Garage im Londoner Stadtteil Ealing. I love the piano, I love the piano, I love to hear somebody play upon a piano, a grand piano, it simply carries me away. I know a fine way to treat a Steinway. I love to run my fingers for the keys, the ivories, I use the pedal. I love to meddle when Paderewski comes this way. He was delighted, he was invited to hear the long-haired genius play. So you can keep your fiddle and your bow, give me your P-I-A-N. Ooh, ooh, ooh, I love to stop right beside an upright or a high top baby grand. Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby, pretty baby. And I'd like to be a mother, father, sister, brother too. Pretty baby, pretty baby. Won't you come and let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle all the time. 'Cause I want a loving baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine, won't you come and let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle all the time. 'Cause I want a loving baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine, pretty baby. When that midnight choo-choo leaves for Alabama, I'll be right there, I've got my fare. When I see that hefty two-time porter man, I'll grab him by the collar and I'll holler, Alabama, Alabama, that's where you stop your train. That brings me back again, right back where I'll remain. I'll be feeling grand, and I will be right there with bells when that old conductor yells, all aboard, all aboard, all aboard for Alabama, aboard for Alabama. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer road. I just don't know what to do with myself. Baby, ain't gonna like a summer rose. It needs a sun and rain. I need your sweet love to feel all the pain. I just don't know what to do with myself. I don't know just what to do with myself. Baby, if your new love ever turns you down, come on back, I will be around just waiting for you. Soul und Folk gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. All das gesungen von der unnachahmlichen Dusty Springfield. Gerade eben war einer ihrer englischen Top 20 Hits aus dem Jahr 1966 zu hören, Little by Little. Davor gab es eine damals nicht veröffentlichte Version eines ihrer Hits aus dem Jahr 64, I Just Don't Know What to Do with Myself. Der Background-Chor ist bei dieser Fassung etwas gewöhnungsbedürftig, aber dafür steckt in Dusty Springfields Gesang noch mehr Gefühl als in der Hit-Version. Veröffentlicht wurde der Alternative Take von I Just Don't Know What to Do with Myself 2004 auf der Doppel-CD Classics and Collectibles. Los ging die Trilogie mit einem Medley aus drei Songs von Irving Berlin und Co., das Dusty Springfield und ihr Bruder in der Garage des elterlichen Hauses aufgenommen hatten in der ersten Hälfte der 50er Jahre. Die rare Aufnahme aus dem Familienarchiv wurde Anfang des neuen Jahrtausends in der 4-CD-Sammlung Simply Dusty veröffentlicht. In den 60er Jahren nahm Dusty Springfield wiederholt Songs von Burt Bacharach und Hal David auf. Der Name Randy Newman tauchte auch des Öfteren im Kleingedruckten unter den Songtiteln auf, Wohl am häufigsten hat Dusty Springfield aber Songs des damaligen Ehepaars Gary Goffin und Carol King aufgenommen. Hier ist eine Trilogie mit drei Goffin-King-Songs aus den Jahren 64 bis 66. To live. Springfield in einer Aufnahme der BBC, gesendet am 10. November 1964. Zu hören war ein Song, der ursprünglich von Betty Everett gesungen worden war, I Can't Hear You No More. Komponiert wurde die Soul-Nummer vom Team Goffin King. Die beiden Songs davor auch. Zuerst gab's Oh No, Not My Baby, veröffentlicht auf der zweiten Solo-LP von Dusty Springfield, Everything's Coming Up, 1965. Und danach war die wunderschöne Ballade Going Back zu hören. Ein Song voller nostalgischer Sehnsucht nach unschuldigen Kindertagen. US-amerikanische Soulmusik war ein anderer musikalischer Fable von Dusty Springfield. Während eines Engagements im New Yorker Fox Theater 1964 konnte sie Motown-Acts wie Marvin Gaye, The Temptations oder Martha Reeves and the Vandellas hautnah live erleben, von der Bühne aus seitlich. Tatsächlich sang sie sogar ersatzweise bei den Vandellas als Background-Sängerin von Marvin Gaye mit, wenn einer der Frauen krank war oder den Gig verpasste. 1965 präsentierte sie eine Stunde lang die Stars der Motown Revue, die gerade durch England tourte, in einer Spezialausgabe der TV-Musiksendung Ready Steady Go. Bei der Gelegenheit sang sie auch eine Nummer im Duett mit Martha Reeves. Diese Aufnahme ist bisher leider nicht in irgendwelchen Archiven gefunden und veröffentlicht worden, dafür aber die nächsten drei Motown-Nummern in der Interpretation von Dusty Springfield. So inside. Springfield in Aufnahmen der Londoner BBC mit drei Motown-Songs, die ursprünglich Hits für Marvin Gaye, The Temptations und Martha and the Vandellas waren. Can I Get a Witness, Get Ready und Nowhere to Run. Hier ist eine andere Facette von Dusty Springfields Gesangskunst. Thank you. think I'll kick it down the street. That's the way to treat a friend. Right before me, the signs implore me, help the needy and show them the way. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain. Kick it down the street. That's the way to treat a friend. Right before me, the signs implore me, help the needy and show them the way. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Das waren zwei Songs von der LP Definitely Dusty, die Ende 1968 erschien. Zwei Songs mit exquisiten Streicherarrangements waren zu hören, Morning und gerade I Think It's Gonna Rain Today, komponiert von Randy Newman, eine bittere Meditation über die wenig freundschaftliche Art, mit der Menschen manchmal miteinander umgehen. Dusty Springfields musikalisches Können manifestierte sich nicht nur in ihrem Gesang. Obwohl auf den Platten der 60er Jahre nie erwähnt, nahm sie mit konkreten Vorschlägen teil an den Arrangements der Songs. Ob sie auch am nächsten Arrangement mitgearbeitet hat, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall nahm die Begleitband ihre Tracks in Memphis auf und die Begleitband hat mit Sicherheit an dem Arrangement mitgearbeitet. Produzent Jerry Wexler sicherlich, Toningenieur Tom Dowd. Und auch der Arrangeur Arif Madin dürfte seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Ist wieder ein Song von dem Autorenteam Goffin King, Don't Forget About Me. Just isn't there for us. There never Das war gerade ein Track von dem zu Recht epochal genannten Album Dusty in Memphis, aufgenommen 1968, veröffentlicht 1969. Zu hören war Don't Forget About Me. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 2-Uhr-Nachrichten. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde zu Dusty Springfield aber noch ein rarer Archivfund mit Dusty Springfield von der CD Classics and Collectibles, die Nummer Heartbeat. Deutschlandfunk.